Hello, hello, we're back. Hallo, hallo, wir sind zurück. I really like the flipchart, so I'm gonna use it. Ich liebe wirklich den Flipchart, also werde ich ihn benutzen. So, how do I spend my time with Jesus? Wie verbringe ich meine Zeit mit Jesus? Develop a good, healthy relationship with God. Um eine gute, gesunde Beziehung mit Gott zu entwickeln. Look, I've already told you a lot of things. Ich habe dir schon viele Dinge erzählt. Now I'm gonna tell you something that after I write down these letters, he has to wait until I translate them. Nun sage ich dir etwas. Nachdem ich diese Buchstaben aufgeschrieben habe, muss Matthäus warten, bis ich sie übersetzt, erklärt habe, bevor er es übersetzt. Because otherwise the letters will actually be different in Portuguese. Denn die Buchstaben sind in Portugiesisch anders. I've learned in my time with Jesus, I love to apply the LLO method. In meiner Zeit mit Jesus liebe ich es, die LLO Methode, so die Buchstaben in Englisch, anzuwenden. First thing I do is listen. Der erste Buchstabe auf Deutsch ist zuhören. And then I come to God to learn. Dann komme ich zu Gott, um zu lernen. Und dann gehorchen. Zuhören, zuhören, lernen und gehorchen. So in my approach, in my quiet time, every single day I apply the LLO method. In meiner stillen Zeit, jeden Tag, wende ich diese Methode an. ZLG. Maybe you think, well, Reinhard, that should be normal. Vielleicht denkst du, Reinhard, das sollte normal sein. Really? Wirklich? I guarantee you that most Christians don't have listen here first, but they have talking here first. Ich garantiere dir, dass die meisten Christen an erster Stelle nicht zuhören stehen haben, sondern sprechen. We think our prayer time has to be all about talking. Wir denken, dass sich in unserer Gebetszeit alles ums Reden dreht. I do not agree. I think we first have to calm our hearts and listen. Ich bin nicht einverstanden. Ich denke, dass wir zuerst unsere Herzen beruhigen und dann zuhören müssen. Now, listen is very important. Zuhören ist sehr wichtig. But if I'm not willing to learn from what I've listened from God, then what is it going to help me? Wenn ich nicht gewillt bin zu lernen, was ich von Gott gehört habe, was soll denn das Ganze? Great danger. Große Gefahr. There is a really, really great danger with reading the Bible. Beim Lesen der Bibel besteht wirklich eine sehr große Gefahr. The great danger is that you read the Bible for information. Die große Gefahr ist, dass du die Bibel liest, um Informationen zu erhalten. Hang on, Reinhard, but when we read the Bible, shouldn't we get information? Warte mal, Reinhard, sollten wir nicht Informationen bekommen, wenn wir die Bibel lesen? Sicher. But information enough is not at all what you want from the Bible. Aber genügend Informationen ist nicht das. Ist nicht das Einzige, was du von der Bibel erwartest, bekommst. If you don't learn from the information and then you don't obey what you have learned, the information itself is going to destroy. Wenn du nicht von den Informationen lernst und du nicht dem gehorchst, was du gelernt hast, werden die Informationen alleine dich zerstören. What did Jesus say? Was sagte Jesus? Those who hear and do, those are the men who build their house on the rock. Die, die hören und tun, das sind die Menschen, die das Haus auf einem soliden Felsen bauen. You know, it's really interesting. Es ist wirklich interessant. I said to Debbie, if I in a sense, I wish I would have more time, but on the other hand, I understand we don't. Ich sagte zu Debbie, ich wünschte, dass ich mehr Zeit hätte. Aber ich habe es nicht. I would love to study Hebrew. Ich würde liebend gerne den Hebräerbrief studieren. I mean, not just the way I study. Nicht nur, wie ich ihn studiere. I would love to be fluent in Hebrew. Ich würde gerne fließend Hebräisch sprechen. The language fascinates me. Die Sprache fasziniert mich. You know, if I could take 1 year out to do whatever I want, I think I would study Hebrew in depth. Wenn ich ein Jahr zur freien Verfügung hätte und tun könnte, was auch immer ich tun will, dann würde ich gründlich Hebräisch lernen. There is a message in every letter. Jeder Buchstabe ist eine Botschaft. It's fascinating. Faszinierend. The word listen in Hebrew language is also actually linked together with learn and obey. This is one in Hebrew. Das Wort hören auf Hebräisch ist mit dem Wort lernen und gehorchen verbunden im Hebräischen. Diese drei Worte gehören zusammen. Hören, lernen und gehorchen ist eine Einheit. When God says, listen, my people, the Lord your God is one God only. Wenn da zum Beispiel steht, Hör zu, der Herr dein Gott ist nur ein Gott. God is saying, first of all you listen, then you pay attention and learn, and then you put it into practice. Gott sagt, dass du als erstes zuhörst und dann schenkst du dem Gehörten Aufmerksamkeit und lernst davon und drittens setzt es in die Praxis um. So from God's perspective, just to talk to him hasn't even, you haven't done really anything that makes sense. Von Gottes Sicht aus, nur zu ihm zu sprechen, da hast du nichts gemacht, was wirklich Sinn macht. Es macht keinen Sinn. So that's how we got so many things wrong. Deshalb machen wir so viele Dinge falsch. We spend half an hour talking to God and we walk away and our life is stressed and we say, well, I pray half an hour every day. Wir sprechen eine halbe Stunde lang mit Gott, gehen weg und unser Leben ist stressig. Und wir sagen dann, ja, ich bete doch eine halbe Stunde jeden Tag. You know, I look back now and I laugh because I think it's so funny. Ich schaue zurück und muss lachen, weil ich denke, dass es so lustig ist. When I arrived in Brazil, als ich in Brasilien ankam, every day many pastors said to me, Pastor Reinhard, how many hours a day do you pray? Viele Pastoren fragten mich, Reinhard, wie viele Stunden betest du am Tag? You are such a godly man. Du bist so ein großer Mann Gottes. God uses you so powerful. Gott braucht dich so kraftvoll. And I never liked to respond to this question. Ich mag es nie, diese Fragen zu beantworten. Because my prayer time is my time with Jesus. Meine Gebetszeit ist meine Zeit mit Jesus. You know, and then, you know, I said, listen, it's my walk with Jesus. Ich sagte, hör zu, es ist mein Weg, meine Zeit mit Jesus. Just tell me, 1 hour, 2 hours, more. Sage mir, eine Stunde, zwei Stunden mehr. I said, yeah, usually more than 2-3 hours every day. Normalerweise mehr als 2 bis 3 Stunden täglich. But you know, I look back at them and the shock on their faces. Ich sah den Schock auf ihren Gesichtern. And many of them said this to me. Viele sagten zu mir, I don't even know what to say to God in 20 minutes. How can you pray for 3 hours? Ich weiß nicht einmal, was ich Gott in 20 Minuten sagen kann. Wie kannst du 3 Stunden lang beten? Because for me, prayer is defined very differently. Für mich ist das Gebet ganz anders definiert. So in my time with God, if I don't apply the LLO, in my own like evaluation, I failed. In meiner Zeit mit Gott, wenn ich diese Methode ZLG nicht anwende, dann habe ich in meinen Augen versagt. Now, the next thing that I also practice all the time in my personal walk with in my devotional time. Das nächste, das ich in meiner stillen Zeit mit Jesus auch mache, ist to stop. Innehalten. What do you mean stop? Was bedeutet innehalten? I will explain it to you. Ich erkläre es dir. Do you know, here is what we have unfortunately done. Folgendes haben wir unglücklicherweise getan. A good Christian has to read at least 3 chapters of the Bible a day. Ein guter Christ muss täglich mindestens 3 Kapitel lesen. Or let's say 1. Oder sagen wir 1 Kapitel. Guys, this has been an incredible key to me for revelation. Leute, dies war für mich ein unglaublicher Schlüssel, eine Offenbarung. Since for me spending time with Jesus is listening first, learning second and then obey, which is in reality all 1. Da für mich stille Zeit bedeutet zuhören als erstes, dann zweitens lernen und drittens gehorchen. Let's just imagine. Stell dir einfach vor, which is I'm telling you my real journey, what happened. Ich erzähle dir, was mir wirklich passierte. Many, many years ago. Vor vielen, vielen Jahren. It was exactly in 1997. Es war in 1997. Galatians 2, verse 20 gripped me. Galater 2, Vers 20 ergriff mich. So what did I do? Was machte ich? I stopped. Ich hielt an. I don't read the whole chapter. Ich lese nicht das ganze Kapitel. I understand all these things, the context and reading. Ich weiß, dass bei einem Text generell, wenn ich die Bibel lese, das ganze Kapitel, der ganze Kontext wichtig ist, eine Rolle spielt. But in my quiet time I've learned one thing. In meiner stillen Zeit habe ich etwas gelernt. When I read the Bible and read it listening. Wenn ich die Bibel lese und die Bibel hörend lese, and something grips my attention, there is no point to keep reading. Und etwas meine Aufmerksamkeit ergreift, gibt es keinen Grund weiterzulesen. Stop and meditate, stop and meditate, stop and meditate. I cannot say this often enough. Halte an, meditiere. Ich kann das nicht oft genug sagen. If I would count together, I must have spent thousands of hours meditating on this one Bible verse. Wenn ich alles zusammenrechne, muss ich tausende von Stunden über diesen Bibelvers meditiert haben. Since 1997. Seit 1997. Even today. Sogar heute. Whatever I read, if something grips my attention, I don't continue reading to do my chapter. Wenn auch immer etwas mich ergreift, lese ich nicht weiter, um mein Kapitel abhaken zu können. I stop and I paint this picture on my heart. Ich halte an und ich male dieses Bild auf mein Herz. You know, like Matthäus said in the other his lesson that he did, the Lord is my shepherd. Stop and paint this on your heart. Wie Matthäus es in der anderen Andacht erklärt hat, der Herr ist mein Hirte. Halte an, male dieses Bild auf dein Herz. So, how do you do this in your very practical way? Wie machst du das ganz praktisch? You know, it's very simple. Es ist ganz einfach. Once you understand that this is how it all even starts. Wenn du verstehst, dass es damit anfängt. And you understand, you don't even read the Bible without the Holy Spirit. Und du verstehst, dass du nicht einmal die Bibel liest ohne den Heiligen Geist. So the moment he says to me, whatever scripture it is, whatever verse it is, whatever sentence it is. Egal welche Schriftstelle es ist, welcher Vers auch immer, welcher Satz, wenn auch immer er zu mir sagt. Many times the verses are not even divided right. Man did this. Yeah. There is one sentence that grips you. Don't keep reading. Oft sind die Verse nicht richtig aufgeteilt. Menschen haben das gemacht. Wenn ein Satz dich ergreift, lies nicht weiter. Stay there until you feel from the Holy Spirit you can move on. Bleib bei dieser Schriftstelle, bis du vom Heiligen Geist her fühlst, dass du weiterlesen kannst. Are you ready? Bist du bereit? This verse. Dieser Vers. The Holy Spirit kept me in this verse for over 6 months. Der Heilige Geist hielt mich bei diesem Vers für 6 Monate. For 6 months I read not one word in the Bible, only this verse. Während 6 Monaten las ich kein Wort, nichts anderes in der Bibel als diesen Vers. I read nothing else. Ich las nichts anderes. The moment I came in the morning, he said, go back to Galatians 2:20, son, and I did. Wenn ich morgens kam, sagte er zu mir, geh zu Galater 2:20, und ich tat es. Until one day he said, you can move on. Bis er eines Tages sagte, du kannst weitergehen. So what does religion teach us? Was lehrt uns Religion? Just read your 3 chapters. Lies deine 3 Kapitel. And then what? Und dann was? Nothing gripped us, nothing touched us. Nichts hat uns ergriffen, nichts hat uns berührt. Listen, we are not here to teach you how you can have a technique. That doesn't make sense. Hör zu, wir sind nicht da, um dir eine Technik beizubringen. Das macht keinen Sinn. Go in. The religion will teach that to you. If that's what you want, find a religious book and learn it. Das macht die Religion. Wenn du das haben willst, dann finde ein religiöses Buch und lerne es. We are here how to walk out a relationship in a daily devotion with Jesus. Wir zeigen dir, wie du täglich in deiner täglichen Andacht praktisch mit Jesus Zeit verbringen kannst. Now let me go back to what I said earlier. Gehen wir zurück, was ich gesagt habe. You cannot experience this unless you learn to relax. Das kannst du nicht praktizieren, erleben, wenn du nicht gelernt hast, dich zu entspannen. So, in order to relax, you need a quiet place. Um zu entspannen, brauchst du ein ruhiger Ort. Look, everybody knows in my family. Jeder weiß in meiner Familie. When I'm in this chair, don't even look at me. Wenn ich in diesem Stuhl sitze, dann schau mich nicht einmal an. I like to do it at night personally because that's when nobody can bother me. Ich persönlich mache es gerne nachts, weil mich da niemand stören kann. But you know, Debbie, her favorite place with Jesus on her bed. Debbie, ihr Lieblingsplatz mit Jesus ist auf ihrem Bett. I said to her, buy a nice chair. She just likes to sit on the bed with the Bible. Ich sagte, kauf dir einen schönen Stuhl. Doch sie liebt es einfach, im Bett zu sitzen mit ihrer Bibel. So what's the problem? Was ist das Problem? It's our bedroom. Es ist unser Schlafzimmer. I use the same bedroom. Ich benutze das gleiche Schlafzimmer. But I know she likes to sit on the bed spending time with Jesus. Ich weiß, dass sie gerne auf dem Bett sitzt und mit Jesus Zeit verbringt. So today, she reads, and I do too. We read the Bible on the iPad. Heute lesen wir beide die Bibel auf unserem iPad. So what was our little dilemma? Was war unser kleines Dilemma? When she sits on the bed with the iPad, I don't know, is she reading an email, is she reading whatever, or is she reading the Bible? Wenn sie im Bett sitzt mit ihrem iPad und die Bibel liest, wusste ich nicht, ob sie eine E-Mail liest, einen Brief liest oder die Bibel liest. Because if she is just looking at whatever and I walk in the bedroom, I say, hey baby, and I talk to her. Denn wenn sie nur irgendetwas anschaut auf ihrem iPad und ich ins Schlafzimmer komme, dann will ich mit ihr sprechen. Da sage ich, hey Schatz. But if she's spending time with Jesus, I dare not to disturb her. Wenn sie aber Zeit mit Jesus verbringt, wage ich es nicht, sie zu stören. Do you know how we solved the problem? Weißt du, wie wir das Problem gelöst haben? My bedroom door is right out there. Meine Schlafzimmertür ist gleich dort. I put a sign up on that bedroom. Ich befestigte ein Schild an der Schlafzimmertüre. It says Reinhard and Debbie. Da steht Reinhard und Debbie. Have you ever turned it over? Nope. Hast du es gesehen? Right not on. Now, not now. But you can go and turn it over now. Listen, I have a sign out there that says Reinhard and Debbie. Hör zu, da hängt ein Schild, Reinhard und Debbie. But you can flip the sign over. Du kannst das Schild umdrehen. Go and get the sign and bring it here, please. Okay. Geh und hol das Schild und bring es hierher. Schau, was auf der anderen Seite steht. So habe ich das Problem gelöst. Es ist wichtig, still zu sein. Look at this. Schau das an. Reinhard and Debbie. So when this is on my bedroom door, I can talk to Debbie no matter what she does. Reinhard und Debbie. Wenn das an der Türe hängt, kann ich mit Debbie sprechen, was auch immer sie macht. If it's like this. Wenn es so hängt. Do not disturb. Nicht stören. Do you know what I know? Weißt du, was ich weiß? She's sitting on her bed with Jesus. Sie sitzt auf ihrem Bett mit Jesus. Why is this so important? Warum ist das wichtig? Listen, you have to have a place where you are undisturbed. Hör zu, du musst einen Platz haben, an dem du ungestört sein kannst. I don't know where your place is. Ich weiß nicht, wo dein Platz ist. We lived in a very small apartment in Austria. In Österreich lebten wir in einer sehr kleinen Wohnung. We had no place like that. Wir hatten keine solchen Orte. And my boys were little. Meine Jungs waren klein. You know where my place was? Weißt du, wo mein Platz war? Out in the woods with the dog. Draußen im Wald mit dem Hund. That's where I spend my time, to listen, to learn, to obey, to relax. Da verbrachte ich meine Zeit, da lernte ich zu hören, zu lernen, zu gehorchen und zu entspannen. Maybe you need to sit quietly, maybe you need to go for a walk. It doesn't matter how you do it, but you need to be away. Vielleicht musst du ruhig sitzen, vielleicht einen Spaziergang machen. Egal, wie du es machst, aber du musst weg sein, ausgesondert sein für dich. There are people who can literally walk out in nature and completely lock themselves away. Es gibt Leute, die in der Natur sein können und vollkommen für sich alleine sind. Sie sind in sich gekehrt. You know, for me, whatever it takes, but you have to have a place where you are undisturbed. Was auch immer es braucht, du musst einen Platz haben, wo du ungestört sein kannst. I'm going to help you a little bit here. Ich helfe dir hier ein bisschen. About how to read the Bible. Wie lese ich die Bibel? Now, number one. Erstens. The Bible is a letter of love from God. Die Bibel ist ein Liebesbrief, geschrieben von Gott. Escrita por Deus. For me, that's how I approach the Bible. So lese ich die Bibel. If you approach the Bible as you have to read it or good Christians do that or get more knowledge, I think it's the wrong approach. Wenn du sie liest mit dem Gefühl, dass du sie lesen musst, oder gute Christen machen das, um mehr Wissen zu bekommen, dann glaube ich, dass es die falsche Art ist. So the first of all, whatever it is, I want to hear God and feel his love through me. Das erste ist, ich will Gott fühlen und ich will seine Liebe für mich fühlen. So at the end of the day, if I haven't experienced God's love reading the Bible, I think I've missed something. Am Ende des Tages, wenn ich beim Lesen Gottes Liebe nicht gespürt habe, habe ich etwas verpasst. I'm not sure if we can write it all down. We can try. Wir schauen, ob wir alles aufschreiben können. this is really interesting. Das ist sehr interessant. Now, I'm going to give you some personal clues for me, how I actually approach the Bible. Ich gebe dir einige persönliche Anhaltspunkte, wie ich an die Bibel herangehe. Gospels. Evangelien. I personally like to read a little bit every day in the Gospels. Ich persönlich liebe es, täglich ein bisschen in den Evangelien zu lesen. I'm going to be just frank with you and open my heart. Ich bin ehrlich zu dir und öffne mein Herz. When I read the Gospel, I read differently than when I read the Scriptures or when I read the letters. Die Evangelien lese ich auf eine andere Art und Weise, als wenn ich andere Bücher lese, Schriften lese oder die Briefe. Because for me, they all have a different purpose. Weil für mich haben alle verschiedene Aufgaben. The gospel simply have the purpose of the model of Jesus. Das Evangelium zeigt uns das Vorbild Jesus. So how did Jesus model life? Wie hat Jesus das Leben vorgelebt? Modelou a vida. So I don't reach the gospels in a way that, oh, okay, I've got to learn something else to memorize in my mind. Ich lese das Evangelium nicht mit dem Gedanken, dass ich mir noch etwas in meinem Gedächtnis einprägen muss. So I literally approach the gospel and say, Jesus, I'm going to watch how you did stuff and that's how I want to do stuff too. Ich lese die Evangelien so. Jesus, ich beobachte dich, wie du gehandelt hast und so will auch ich handeln. Listen. Hör zu. The Holy Spirit can anytime highlight anything he wants. Der Heilige Geist kann immer etwas hervorheben, wenn er will, zu jeder Zeit. Of course he can. Natürlich kann er das. But for me, it's become very important to watch the model of Jesus in the Gospels. Für mich wurde es sehr wichtig, in den Evangelien zu schauen, zu beobachten, wie Jesus das Leben vorgelebt hat. How do I read the letters? Wie lese ich die Briefe? So you read the apostolic letters, Paul, Peter, you know, James, Jude, John. Die apostolischen Briefe, Briefe von Paulus, von Petrus, Jakobus, von Judas, Johannes. First of all, learn how to live. Erstens, lerne zu leben. You know, the letters teach me how to behave. Die Briefe lehren mich, wie ich mich zu benehmen habe, zu verhalten habe. Don't be greedy. Sei nicht gierig. Love one another. Liebt einander. Stop being so unforgiving. Hör auf, in Unvergebenheit zu sein. Don't be selfish. Sei nicht egoistisch. You know, I literally read the letters to learn how do I need to behave in my Christian life. Ich lese wortwörtlich die Briefe, damit ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe als Christ. Because this is actually a big part of the letter. Weil das ist ein großer Teil der Briefe. But I also read the letters. Ich lese die Briefe auch, to learn who I am in Christ. Um zu lernen, wer ich in Christus bin. Because only in the letters you learn it. Denn nur in den Briefen lernen wir es. You know, if I approach the letters, I want to figure out who I really am in Jesus. The letters will teach me very clearly. Wenn ich die Briefe lese mit dem Gefühl, dass ich wissen will, wer ich in Jesus bin, werden mir die Briefe das beibringen. Werden sie es mir mich lehren? So I read them to learn. Ich lese es, um zu lernen. My identity, what I have and who I am. Meine Identität, wer ich bin, was ich habe. Now thirdly. Drittens, how do I read the Psalms? Wie lese ich die Psalmen? Now, I read the Psalms for encouragement. Ich lese die Psalmen zur Ermutigung. But I also read the Psalms, I call them the glory Psalms. Aber ich lese die Psalmen auch als, wie ich sie nenne, Psalmen der Herrlichkeit. You know, to look at the greatness of God, the glorious wonders and works that he's done. Um die Größe Gottes anzusehen, die herrlichen Wunder und Werke, die er vollbracht hat. Oh God, who is man that you were thoughtful of him? You are so great. Oh Gott, wer ist der Mensch, dass du dich so um ihn kümmerst? The heavens declare your work. Die Himmel zeigen deine Werke. So for me, the Psalms, number one, I want to be encouraged. Für mich dienen die Psalmen als erstes zur Ermutigung. And I said that this morning in my life, I want to learn from David, not look at circumstances, because then I get depressed. Und heute, wie ich im Live gesagt habe, heute Morgen, will ich von David lernen. Ich will lernen, nicht auf Umstände zu schauen, weil ich dadurch depressiv werde. And of course I read the Psalms to just bring the majesty, the greatness of God. Und natürlich lese ich die Psalmen, um einfach die Majestät und Größe Gottes zu sehen, zu erleben. Fourthly, viertens, Proverbs. Sprüche. Why do we read Proverbs? Warum lesen wir die Sprüche? For wisdom. Zur Weisheit. So, what's this proverb tell me? Was sagen mir die Sprüche? Listen, when the woman is trying to get you, don't follow her. Hör zu, wenn die Frau versucht, dich zu fangen, folge ihr nicht. Proverbs 6, verse 6. Sprüche 6, Vers 26. You lazy, go to the ant and learn. Du Faule, geh und lerne von der Ameise. Wisdom. Weisheit. You know, a very close friend of mine said to me. Ein sehr enger Freund sagte zu mir. I'm going to do the stomach surgery to actually to lose weight. Yeah. Ich werde eine Magenoperation machen lassen, um Gewicht zu verlieren. Yes, intestine. É a cirurgia bariátrica para poder perder peso. I said to him, actually the Bible tells you what you should do if you're overweight. Und ich sagte zu ihm, eigentlich sagt dir die Bibel, was du machen sollst, wenn du übergewichtig bist. It actually talks about the knife too. Und sie spricht auch über das Messer. But not put it to your intestines, put it to your throat. Aber nicht, dass du es an die Verdauung setzt, sondern um es dir an die Kehle zu setzen. The Bible says if you're without self-control, self-control, put a knife to the throat. That's Proverbs. So that's wisdom. Die Bibel sagt, wenn du keine Selbstbeherrschung hast, setz dir ein Messer an die Kehle. Das sind die Sprüche. Das ist Weisheit. So I'm using it for wisdom. Ich verwende sie also zur Weisheit. Now, what about all the storybooks? Wie schaut es mit all den Geschichtsbüchern aus? You know, Chronicles, Kings, Esther, all of this, Ruth. Chronik, Könige, Esther. I learn from those people. Ich lerne von diesen Menschen. Never to build a theology on it. Verwende sie aber nie, um eine Theologie darauf aufzubauen. I have seen so much mess when people build a whole theology on some story that happened in one of those books. Ich habe so viel Durcheinander gesehen, wenn Menschen eine ganze Theologie auf eine Geschichte aufbauen, die in einem dieser Bücher geschrieben steht. You can't do that. Das kannst du nicht machen. These are stories. Das sind Geschichten. Job is a story, not a theology. Hiob ist eine Geschichte, nicht eine Theologie. Learn. Lerne daraus. And then finally, abschließend, the scriptures. Gibt es noch die Schriften? What are the scriptures? Was sind die Schriften? Well, the scriptures, they are the Pentateuch and the prophets. Die Schriften umfassen die fünf Bücher Mose und die Propheten. Why do I read them? Warum lese ich sie? To find Christ. Um Christus zu finden. Not to speculate. Nicht um zu spekulieren. Not to figure out what every little thing means. Nicht um herauszufinden, was jede Kleinigkeit bedeutet. Find Christ. Christus zu finden. As you spend your time with reading the Bible and in your devotion like this, you're going to be very rich. Wenn du deine stille Zeit mit der Bibel unter Berücksichtigung dieser Dinge verbringst, wirst du innerlich sehr reich sein. That's what I do. So mache ich das. Thank you. Danke.